meine Zuhörer, in großer Musik gibt es einzelne Werke, die Kategorien für sich bilden, weil sie extreme Konsequenzen aus dem jeweiligen Zeit- und Personalstil ziehen. So stellen Bachs musikalisches Opfer oder die Kunst der Fuge eine solche Sonderregion dar, oder auch Beethovens letzte Quartette, oder bei Schubert das Streichquintett, sowie zwei Lieder aus dem Heine-Zyklus, ich meine Die Stadt und Der Doppelgänger. In diesen beiden Liedern scheint mir Schuberts Musik gleichsam den ganzen musikgeschichtlichen Horizont zu überblicken, in Die Stadt mehr aufs Zukünftige, in Der Doppelgänger mehr aufs Vergangene gerichtet, wobei Adornos Feststellung in den Sinn kommt, dass gerade rückwärts blickende Werke in besonderer Weise zukunftshaltig sein können. Zunächst zu dem Lied Die Stadt. Die Tonalität ist angetastet, ein neues Zeitalter der Musik scheint angebrochen, meint der Musikwissenschaftler Arnold Feil. Denn was es vorher nicht gegeben hatte, das Dogma des musikalischen Schlusses, wird hier erstmals bedroht. Das Lied endet nicht mehr auf der Tonika, sondern im Vagen, im Grenzenlosen, symbolisiert durch den verminderten Septakkord auf dem Grundton C, der eben dadurch gänzlich als Grundton entwertet wird und keinerlei sicheren Grund mehr darstellt. Hören Sie dies Lied, Die Stadt, nun von Peter Schreier gesungen, am Klavier Walter Olberts. Sie hörten Schuberts Lied Die Stadt, gesungen von Peter Schreier, am Klavier Walter Olberts. Dagegen basiert das Lied Der Doppelgänger auf alten Überlieferungen. Das H-Moll-Thema scheint direkt von der Cis-Moll-Fuge aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers abzustammen. Hören Sie den Beginn der Bachschen Fuge. Aber nicht nur im Kleinen ist hier an die Tradition angeknüpft, sondern auch im Großen. Der Formverlauf nämlich ist in diesem Liede der einer Chaconne mit 4 Variationen und einer Schlussapotheose. Ich darf Ihnen 2 Variationen in der Klavierbegleitung vorführen, wobei ich das Tempo zur besseren Übersicht ein wenig raffe. Unter den über 600 Schubert-Liedern dürfte dieses Lied Der Doppelgänger wohl das einzige in solcher altertümlichen durchgeführten Gestalt sein, wenn es auch in der Winterreise in verschiedenen Liedern wie Chaconne-Ansatz klingt. Indessen geht es Schubert ja nicht um eine Art Neobarock, nicht um Verkleidung in vergangene Mode, sondern nur um den aktuellen Ausdruck des Überkommenen. Chaconne, das signalisierte ja einmal in der alten Oper den Augenblick, in dem das Schicksal des Helden sich vollendete. Die Unerbittlichkeit des immer wieder, die ununterbrochene Variationenkette symbolisiert auch bei Schubert in diesem Lied das unausweichliche Verhängnis, das ja im Heine-Text der drohende Wahnsinn ist. Hören Sie dieses Lied nun ganz. Wiederum von Peter Schreier gesungen mit Walter Olberts am Klavier. Geselle, was äffst du nach mein liebes Leid, dass ich gequält auf dieser Stelle? So das war Schuberts Lied Der Doppelgänger, gesungen von Peter Schreier, am Klavier Walter Olberts. Wenn wir uns vergleichen nun zunächst dem Lied Die Stadt zu. Wie die Stadt aus gestaltlosem Nebel, so steigt, erst wenn der Gesang beginnt, das profilierte C-Moll aus dem im Vorspiel in seiner Funktion nicht definierten verminderten Septakkord herauf. Schubert schreibt zu diesem Vorspiel Konpedale in den Klavierpart hinein. Wie lange aber soll das Pedal niedergehalten werden? Nur für die Dauer der Tremoli und Arpeggio-Akkorde, sodass die Pausen erhalten bleiben? So transponiert einen Ton tiefer Gerald Moore, der Partner der ersten Fischer-Dieskau-Aufnahme. Alfred Brendel hingegen, der Fischer-Dieskau bei einer weiteren Einspielung begleitet, bezieht das Schubert'sche Konpedale auf ganze Takte oder sogar mehr, sodass nun alle Pausen von schwebendem Klang erfüllt werden. Die Differenz scheint grundsätzlich. Fasst man Schubert klassizistisch auf, so wird man geneigt sein, die Pausen als realen Nichtklang bestehen zu lassen. Sieht man Schubert dagegen mehr im Sinne späterer romantisch-impressionistischer Entwicklung, so würde man wohl für durchgehaltenes Pedal an dieser Stelle plädieren. Ich denke, dass die Experten die Frage mehr Pedal oder weniger Pedal wohl etwa so vom Stil her diskutieren würden. Indessen meine ich, dass bei solchen Stellen nie stilistisch schematisch, sondern allein vom individuellen Ausdruck dieser Stelle entschieden werden sollte. Vergegenwärtigt man sich nun Schuberts musikalische Vision des unbestimmten, in Abenddämmerung gehüllten, fernen Horizontes, um mit Heine zu reden, so kann für mich kein Zweifel daran bestehen, dass Alfred Brendel mit seinen langen Pedalen recht hat. Es geht hier eben nicht um schärfere Profile, sondern um verschwimmende Atmosphäre. Sobald dann der Sänger beginnt, ändert sich die Situation grundlegend. Jetzt ist die Musik nicht mehr von der Vorstellung des Gestaltlosen, sondern im Gegenteil von der Vision geprägter Gestalt bestimmt. Wunderbar, wie hier etwas wie der alte Ouvertürenrhythmus dem Komponisten in den Sinn kommt. Es ist, als zöge die Stadt mit ihren Türmen feierlich nun erst in das Bild ein. Und dabei gemahnt der Dreivierteltakt an einen Tanz. Vom Kahn aus scheinen die fernen Türme in langsamer Schwingung begriffen zu sein. Hermann Prey mit seinem Klavierpartner Håkansson neigt zu Dehnungen wie bei Nebelbild oder besonders zu Ritardando wie bei Abenddämmerung, und das offenbart allzu viel Rührung. Bei Fischer-Dieskau mit Alfred Brendel spüren wir dagegen den Takt stärker. Und das Pianissimo bei Abenddämmerung bleibt im Tempo und vermeidet auf diese Weise Sentimentalität. Bei Ernst Häfligers quasi langsamem Tanz an dieser Stelle fallen keine Vokale oder Konsonanten besonders heraus. Er singt mehr, wie einer lesen würde. Es gibt Stellen, zuweilen auch ganze Stücke bei Schubert, wo der Takt das eigentliche musikalische Thema darstellt. Eine solche Stelle ist in diesem Lied durch die Textworte inspiriert: In traurigem Takte rudert der Schiffer in meinem Kahn. Hören Sie hier wieder Häfliger mit Werba. Während man als Hörer der schönen, einfachen Gesangslinie zustimmen möchte, befremdet ein wenig, besonders anfangs, die nahezu staccato gespielten Phrasenenden im Klavier bei Werba und auch sein Pedalwechsel. Zwar ist das natürlich vom Notentext her möglich, scheint mir jedoch von der Geste her ein wenig zu springend, zu vital. Hören Sie danach die atmosphärisch sehr verdichtete Episode bei Fischer-Dieskau mit Brendel. Das Klavier bildet zwar den Hintergrund und bestimmt doch die Darstellung ganz wesentlich mit, zum Beispiel beim endlichen Diminuendo, einem Verschwinden in der Ferne. Die Endstrophe des Liedes will der Komponist stark gesungen haben, und zwar erscheint dieser Zusatz in der Singstimme, die sonst bei Schubert wenig Zusätze aufweist. Was für eine Stärke aber ist hier gefordert? Äußert sich hier ein Subjekt spontan, anklagend, verzweifelnd? So klingt es in der ersten Fischer-Dieskau-Aufnahme mit Gerald Moore. Die Sonne hebt sich. Noch einmal leuchtend vom Boden empor und zeigt mir jene Stelle, wo ich das Liebste verlor. Interessant ist, dass dieser Sänger mit Brendel als Partner ein wenig anders singt, man könnte vielleicht auch sagen, sich ein wenig korrigiert. In dieser Aufnahme nimmt er die Aktivität doch ein wenig zurück, verhält sich mehr betrachtend und zieht vielleicht Bilanz. Allerdings wird der Passus mit dem Worte Liebste dann doch wieder mit vibrierendem Espressivo unterstrichen, was hier ja durchaus nicht nötig wäre. Wenn eine Stelle, dann spricht doch diese für sich selber. Hier noch einmal Fischer-Dieskau, aber am Klavier Brendel. Die Sonne hebt sich noch einmal leuchtend vom Boden empor und zeigt mir jene Stelle, wo ich das Lied. Wiederum sehr einfach, auch bei dem Wort Liebste, Ernst Häfliger, hier mit Jörg Ewald Dehler am Hammerflügel, dessen eigentümlich entlegener Klang eine reizvolle Farbe hinzufügt. Die Sonne hebt sich noch einmal leuchtend vom Aufnahme Häfliger Dehler in den Originaltonarten wirkt im Ganzen recht geschlossen. Der kleinere und kürzere Ton des Hammerflügels wird durch ziemlich starken Raumklang so weit kompensiert, dass man ihn manchmal mit einem modernen Flügel verwechseln könnte. Ernst Häfligers Auffassung lässt sich dahin charakterisieren, dass er sich führen lässt und nie selbstherrlich gestaltend eingreift. Schubert ist nun einmal der größte Meister des Semplice, des ganz und gar einfachen, entwaffnenden Ausdrucks. Dem ist Ernst Häfliger in beiden Aufnahmen, der mit Werber und der mit Dehler, auf der Spur. Zudem ist eben seine Stimmlage so, dass er die originalen Tonarten singen kann. Merkwürdig übrigens, wie das Hier und Jetzt, sowie natürlich auch der jeweilige Partner, die Interpretation eines und desselben Künstlers zu verändern vermag. Häfliger mit Werber wirkt im Ganzen strenger. Derselbe mit Dähler am Hammerklavier geht dagegen mit dem Tempo und auch mit Temporückungen freier um. Das Fischermädchen klingt bei Häfliger Werber und Häfliger Dähler in verschiedenem Tempo und Charakter. Hören Sie beide Aufnahmen gegeneinander. Fischermädchen, treibe den Kahn ans Land. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand, wir kosen Hand in Hand. Herz ein Köpfchen und fürchte dich nicht zu sehen. Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Täglich dem wilden Meer? Fischermädchen, treibe den Kahn ans Land. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand, wir kosen Hand in Hand. Mein Herz ein Köpfchen und fürchte dich nicht zu sehen. Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Täglich dem wilden Meer? Gleich ganze Meere hat Sturm und Ebb und Flut. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. In seiner Tiefe ruht. In der Aufnahme mit Jörg Ewald Dähler wird das kleine Stück ein richtiger Tanz, dessen Grazie sich merkwürdig vom tragischen Ernst der Nachbarlieder abhebt. Nun also der ganze Heine-Zyklus von 6 Liedern, gesungen von Ernst Häfliger mit Jörg Ewald Dähler am Hammerklavier. Im Gegensatz zu dem raschen Tempo des Liedes »Das Fischermädchen« wird das Tempo im Lied »Die Stadt« sehr langsam genommen. Die Bewegung des Kahnes scheint wie unmerklich. Ich unglückselige Atlas, ich unglückselige Atlas, eine Welt, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen, die ganze Welt muss ich tragen. Ich trage Unerträgliches und brechen will mir das Herz im Leibe. Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt. Wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, oder unendlich elend, unendlich elend. Stolzes

seiner Tiefe ruht, und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht, in seiner Tiefe Vergiftet mit ihm. Was fährst du nach mein liebes Leid, das mich gequält auf dieser Stelle? So Das waren die 6 Heine-Lieder Schuberts in einer Aufnahme mit Ernst Häfliger und Jörg Ewald Dehler am Hammerklavier. Der Schubertsche Schwanengesang enthält, wie ich schon anfangs in der ersten Sendung ansprach, gewissermaßen 2 Zyklen, nämlich über Rellstabgedichte und eben über diese Heine-Lieder, plus ein Lied von Johann Gabriel Seidel, Die Taubenpost, Schuberts letztes Lied überhaupt. Noch ungewisser, als bei den Heine-Liedern bleibt, ob die 7 Rellstabgedichte als zusammenhängender Zyklus gelten können, was mir eher unwahrscheinlich vorkommt. Am ehesten gehören jene Lieder zusammen, die die romantische Philosophie artikulieren, nach der eine Entsprechung, eine große Mimesis zwischen der menschlichen Seele und der Natur besteht. In der Winterreise heißt es dazu einmal: Mein Herz sieht an dem Himmel gemalt sein eigen Bild. Und im Schwanengesang stehen die Lieder Frühlingssehnsucht, Aufenthalt und In der Ferne dafür. Gewiss sind die Rellstabtexte denen Heines nicht ebenbürtig. Und doch bleibt es immer wieder bemerkenswert, wie nahe auch sie uns kommen, wie wertvoll sie uns werden, in der Verbindung mit Schuberts Musik. Fast möchte man sagen, in der Legierung von Wort und Ton, die bei Schubert Ereignis wurde. Ehe wir nun mit dem Rellstablied Aufenthalt schließen, darf ich versuchen, eine ganz kurze Bilanz aus den in beiden Sendungen gehörten Aufnahmen zu ziehen. Dabei ist mir bewusst, dass eine solche Auswahl stets etwas Zufälliges hat. Auffallend bleibt, dass so wenige Liedersänger die Originaltonarten singen können. Die meisten, das wurde auch schon angesprochen, transponieren tiefer. Peter Schreyer dagegen zuweilen auch höher, was den Liedern meiner Meinung nach weniger gut bekommt als Tieftransposition. Dass Peter Schreyer, den Sie heute anfangs hörten, im Übrigen über eine stimmlich und musikalisch ganz hervorragende Souveränität verfügt, sei nur am Rande vermerkt. Unter den tiefer Transponierenden ist Fischer-Dieskau nach wie vor der Meister. Gerade im Schwanengesang gelingen ihm dichteste Momente, und zwar immer dann, wenn er der Sache einfach folgt, statt sie illustrativ zu gestalten. Peter Lorenz einfacher und von Wärme geprägten Auffassung folgt man als Hörer gerne. Im Gegensatz zu Benjamin Laxen, der sich gewissermaßen in den Wellen seiner Stimme zu baden scheint, und wohl vom Narzissmus bedroht ist. Die Aufnahme mit Hermann Prey ist sowohl stimmtechnisch wie von der Interpretation her nicht als gelungen zu bezeichnen. Es kommen hier ausgesprochene Sentimentalitäten vor. Ich darf nur wieder einmal betonen, dass ich nur in allen Fällen von der hier mir vorliegenden Aufnahme rede und nicht etwa einen Sänger im Ganzen zensiere. Ernst Häfliger scheint mir der Wahrheit Schubertscher Musik deswegen am nächsten zu kommen, weil bei ihm am reinsten hörbar wird, dass alle bedeutende Interpretation in der Klammer des Passivischen geschieht. Wenn man Serkins Wort dem Sinne nach »Das Stück spielt mich« variieren darf, so so könnte es bei Häfliger heißen, das Lied singt ihn. Zum Abschluss nun das Lied Aufenthalt, das als umfassendes künstlerisches Bekenntnis Schuberts gelten kann. Zuerst Peter Lorenz mit Norman Schettler. Das Lied erscheint hier als im Ganzen ruhige Betrachtung. Das Tempo bestimmt natürlich auch hier den Charakter, der auch bei Steigerung kontemplativ bleibt. Rauschender Strom, rauschender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt. Rauschender Strom, rauschender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt. Das war Schuberts Lied Aufenthalt auf einen Rellstabtext, gesungen von Peter Lorenz mit Norman Schettler am Klavier. Am Ende stehe die Interpretation des gleichen Liedes von Häfliger mit Werber am Klavier. Gegenüber dem D-Moll von vorher erklingt nun die Originaltonart E-Moll. Schon in dieser höheren Lage und natürlich auch durch das gesteigerte Zeitmaß wirkt in dem verhaltenen Ausdruck des Beginns eine untergründige Unruhe, die dann später zum dramatischen Ausbruch führt. so hört man in diesem Lied deutlicher seine spannende innere Geschichte. Ewig dasselbe bleibet mein Schmerz.